1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, in denen ich unter anderem Musik des Dänen Rangleklotz spielen möchte. Dann habe ich ein fantastisches Doppelvinyl des britischen Produzenten LD. Die amerikanische Band The Black Keys soll ebenso eine Rolle spielen und auch der junge Elektro-Rave-Dubstepper Flux Pavilion wird hier mit einer neuen 12er auftauchen. Es geht so los. Zunächst etwas exotisch los mit einem Mann, den ich hier über die Jahre nun schon des Öfteren gespielt habe. Er kommt aus Frankreich, hat aber fernöstliche Familie in Vietnam. Sein Name ist Onra. Gelegentlich fährt er nach Vietnam, kommt mit etlichen exotischen Musiken wieder zurück nach Hause und das schlägt sich auf seinem neuen Album Chai Noi Series Part 2 in insgesamt 32 natürlich miniaturartig angelegten Pieces nieder. Hier ist Onra. 4. Ich bin ein großer Bewunderer von Jimmy Edgar aus Detroit, der auf allen nur denkbaren Parketts zu Hause ist, sei es nun Elektro, Techno, House, Jazz. Er selber spielt neben einigen meines Wissens Instrumenten auch das Saxophon und ist hier, Achtung, der Remixer eines Titels, der von dem Londoner Duo Royalty kommt. Cookie Dough findet sich auf der Royalty EP mit dem Titel Purple Nights. Ja, so ist das gewesen mit Jimmy Edgar als Remixer. Das hier ist Lee Jones, Moment heißt der Track von ihm. ganz neu, obwohl ich ihn vor 5 Wochen schon zum ersten Mal gespielt habe. Schuld daran oder Grund dafür ist mein Mann George Fitzgerald, der vor 5 Wochen bereits als Remixer auftauchte und das hier wieder tut. Lee Jones Moment im George Fitzgerald Remix. 1, 3, 4, wenn ich eben sagte, mein Mann, George Fitzgerald, das könnte missverständlich geklungen haben. Also weder lebe ich mit Trauschein oder in wilder Ehe mit ihm, noch ist er auch wirklich mein Mann. Es müsste richtigerweise heißen unser Mann, denn ich kenne doch etliche Leute, die George Fitzgerald ebenso schätzen wie ich selber. Aber auch er hier als Remixer von Lee Jones und dessen Titel Moment. Ich spiele immer mal hier zwischendurch Musik eines japanischen Labels, ohne das groß namentlich zu benennen. An dieser Stelle will ich das einfach mal tun. Noble. Immer wieder wunderbare Künstler, von denen man im Regelfall, zumindest was mich betrifft, im Regelfall, wenn ich ein Album mal in die Hand bekomme, oft Jahre oder nie mehr etwas höre. Wer weiß, wie das hier mit Relic sein wird. Ein Mann aus Tokio, der auch unter dem Namen Surf veröffentlicht. Und auf diesem Album, er nennt sich wie gesagt Relic, das Album trägt den Titel Minority Report. Mit wunderbar farbigen, teilweise ambienten Klangstrukturen daherkommt, das ist so ein Trademark für den Labelsound von Noble, der seinen Tracks aber durchaus auch Beats gibt, die er, man hat den Anschein, man wohnt diesem ganzen Prozess bei, die er erstmal so ein bisschen ordnet. Im Titel, den ich jetzt spielen möchte, wird im Verlauf des Titels daraus ein wunderschöner, wenn man so will, leicht abstrakter Garage-Tune. Hier ist Relic mit dem besagten Titel aus dem Minority Report Album. Na, kommt er? Ja. Sorry für das kleine Delay.

Flackernde Staccato-Sounds hier bei 1Live4, reich umgarnt mit etlichem an Synthesizern. Gold Panda eben gehört. Diesen Mann kenne ich noch nicht. Deco Child, eine EP auf dem ruhmreichen Label Ninja Tune mit dem Titel Prey, daraus ein Titel von ihm. Der blutjunge amerikanische Produzent Rap Music, dessen Albumtitel Electronic Dreams, was seine Musik betrifft, Bände spricht, von mir etwas spät entdeckt. Dieses Electronic Dreams Album erschien bereits im Zeitraum September, Oktober dieses Jahres. Und daraus hier ein weiterer Titel, nachdem ich in der letzten Woche bereits einen Track daraus gespielt hatte. Das hier ist Musik von dem bulgarischen Duo 1000 Names. Done.

like a clickety clap, grab the swag. Big bad piggity pap, got the mag. Now my shaps on my chap when it comes to the bang. Dang, guess who just stepped through the door? Chopper with a bag of fat nine and it's on. Got a stack in my backpack, finger on and on till she gets caught from the horn. Cause I do it like corn, pack more heat than peace off in a sauna. Get busy like bees in the bonnet on it quick, cause she knows I'm bust up like a sauna. One that wax is for all my crazy people getting down, gonna make you jump back. DJ run that wax, it's for all my crazy people getting down, gonna make you jump, jump back. Run that wax, it's for all my crazy people getting down, gonna make you jump back. DJ run that wax, it's for all my crazy people getting down, gonna make you jump back. I'm going on one, cause you know I'm all about that. I must have moved on the dance floor. No matter what ends, I'll be out to jam at. So I'm fixed and pitched up. And I gotta tilt that cap to one side. Dig a couple of them chicks up. You coming out love, cause the night's gonna be hype. Come and hit the bar. Hit the bar. Like, boy, what shot you back in? I'm on my fifth for the night. So trust you, don't know, man, must be lacking. I'm on my party sneeze, dropping these. Dance till I'm sweating, I'm nothing green. I'm for smoke, but man's popping trees. And when the night's done, I'm a dump in the bunkie. Wir sind hier bei 1Live 4, ohne hier jetzt in große Jahresrückblicksattitüden zu verfallen. So ist doch auffällig, dass in diesem Jahr aus dem guten und nicht mehr ganz so neuen Dubstep sich eine Spielart herauskristallisiert hat, die überzeichnet ravey schon ist, die sehr stark in elektroide Gefilde geht. Und einer der Männer, die da in der ersten Liga spielen, ist der junge Flux Pavilion, den ich hier gerade mit seiner neuen Zwölfer gespielt habe, auf der er übrigens nicht zum ersten Mal von der britischen Rap-Crew, den Foreign Beggars, unterstützt wird. Schon in der Vergangenheit haben die beiden Parteien zusammengearbeitet. Ich muss gestehen, ich war erstaunt, als mir jemand vor einigen Wochen erzählte, dass Flux Pavilion im Kölner Club Gloria, der immerhin ein Fassungsvermögen von ca. 600 Leuten hat, absteigen würde, verstärkt um einige lokale Acts, und dass das Ding, sprich das Gloria, ruckzuck ausverkauft war. Das sind Phänomene, die man in Zusammenhang mit Altmeistern wie zum Beispiel Scream so in dieser Form noch nicht erleben konnte. Skrillex, einer der absoluten Top-Acts dieser Bewegung, habe ich mir jetzt verbindlich und verlässlich sagen lassen, kostet für Festivalauftritte in 2012, für die er jetzt bereits angefragt wird, stolze 70.000 Euro. Flux Pavilion zusammen mit Schism Jump Back, der Titel, den ich gerade gespielt habe. Jetzt brauche ich mal ein bisschen, so, wie könnte man das nennen, so ein bisschen Vertiefung. So, na? So, ja. Yeah.

Info mit Steffi Orbach um 23 Uhr. Klimaforscher lobt die EU. Bahnfahren ist jetzt teurer und das Wetter bringt Regen. Die Reaktionen auf das Ergebnis des Klimagipfels in Durban fallen unterschiedlich aus. Die Grünen sind der Meinung, dass die getroffenen Vereinbarungen nicht ausreichen. Der Direktor eines Klimainstituts in Potsdam, Schellenhuber, lobte aber die Hartnäckigkeit der EU bei den Verhandlungen. Es hat sich absolut rentiert, dass Europa diesmal sehr hart und unverbindlich aufgetreten ist. Und es haben sich sehr viele Länder hinter Europa geschart. Da entsteht sowas wie eine neue Weltdiplomatie. Europa und Afrika insbesondere können einen wichtigen neuen Block bilden. Bei der Konferenz in Durban haben die Teilnehmerstaaten vereinbart, bis 2015 ein neues Klimaschutzabkommen auszuhandeln. Es soll für alle Länder gelten, auch für die USA, China und Indien. In Kraft treten soll das Abkommen im Jahr 2020. Bahntickets sind seit heute teurer. In der vergangenen Nacht ist der Winterfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft getreten. Damit stiegen die Ticketpreise im Nahverkehr um durchschnittlich 2,7%, im Fernverkehr um knapp 4%. Mehr bezahlen müssen Fahrgäste jetzt auch für die Bahncard und für das Reservieren von Sitzplätzen. Der russische Präsident Medvedev will die Ergebnisse der Parlamentswahl überprüfen lassen. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er, dass allen Vorwürfen über Wahlbetrug nachgegangen werden soll. Medvedev reagiert damit auf die Proteste der Bevölkerung. Zehntausende Demonstranten waren gestern auf die Straße gegangen. Sie werfen Ministerpräsident Putin und seiner Partei Einiges Russland vor, die Wahl vom vergangenen Sonntag manipuliert zu haben, und fordern Neuwahlen. In der Fußball-Bundesliga ist Bayern München die Herbstmeisterschaft kaum noch zu nehmen. Die Bayern gewannen beim VfB Stuttgart mit 2:1. Thomas Müller. Wir sind mit dem 2:1 grundsätzlich mal zufrieden. Wir haben einen guten Spieltag für uns erlebt. Dass nicht alles super war, das wissen wir auch. Aber ansonsten fahren wir jetzt mit einem Grinsen nach Hause. Borussia Dortmund ist zu Hause nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Gegen Kaiserslautern spielten die Dortmunder 1:1. In der zweiten Bundesliga hat Aachen 1:1 gegen Aue gespielt. Ingolstadt siegte zu Hause 1:0 gegen St. Pauli. Und Cottbus verlor in Dresden mit 1:2. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht fängt es an zu regnen, die Temperaturen steigen aber auf bis zu 8 Grad. Morgen kommt erstmal weiter ziemlich viel Regen runter. Ab dem Mittag bleibt es dann aber trocken und von Westen her lockert es auf. In Schwerte und Reda-Wiedenbrück dazu höchstens 8 Grad, in Düsseldorf bis 9. Am Dienstag nass und stürmisch bei 7 bis 10 Grad. Stauschau. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Remscheid und Wermelskirchen. 1 Kilometer Stau. Eins live. Vier. Erlaubt ganz kurz, dass ich noch mit ein, zwei Sätzen kurz sage, was wir da zuletzt gehört haben. Zunächst kam ein Track sehr cineastisch mit mächtigen Chor- und orchestralen Einschüben. So ein bisschen in der Machart vom Kaliber Flux Pavilion, das Duo Truth and Decoder mit der aktuellen 12er The Emperor. Und dann habe ich angeschlossen einen Mann, den ich persönlich hochinteressant finde, sehr stark in seinen Tracks, wenngleich es, wie man ehrlich sagen muss, so viele Tracks von ihm gar nicht gibt. Er nennt sich LD und wenn mich nicht alles täuscht und ich das richtig behalten habe aus der jüngeren Vergangenheit, stehen diese beiden Buchstaben für seinen bürgerlichen Namen Lian Day. Ich habe hier vor geraumer Zeit schon Titel von ihm gespielt, die auf dem Hyperdub-Label erschienen waren von Code 9, die so ein bisschen den Übergang markierten von Dubstep hin zu UK Funky, wobei die Tracks von LD, soweit mir bekannt, immer so eine düstere Reibung, Friction hatten und nie so, sagen wir mal, so den völlig versöhnlichen Ton anschlagen wollten. Jetzt gibt es eine Doppel-12er von ihm, nachdem dieser Lian Day unter anderem in der Vergangenheit auch als Remixer für das amerikanische Animal Collective bereits in Erscheinung getreten ist. Wenn man so will, auch eine Art von Ritterschlag. Und die neue 12er von ihm, Doppel-12er, hört auf den Namen Electric. Ich habe eben bereits einen Titel gespielt, der so ein bisschen in die Infos reinrauschte. Das muss kein Drama sein, denn wir werden LD mit einem weiteren Titel aus diesem Doppelvinyl hören. in dem er teilweise so in alte Jungle-Gefilde driftet, sich dem Drum and Bass Half-Step, sprich 170 Beats pro Minute, hingibt, aber natürlich auch lupenreinen Dubstep, da wieder die 140 Beats pro Minute produziert. So in dieser Spielwiese spielt sich das ab. Elektroide Züge hier und da in einigen Tracks ganz interessant getaktet. Einen Titel haben wir gehört, ein weiterer kommt gleich. Aber wenn ich sage gleich, heißt das, dass ich zunächst weitermachen möchte mit dem Produzenten TMSV, also die Buchstabenfolge TMSV. Und hier kommt der Titel Flow zunächst. We'll be right back. down, pump it up, bring the nature. Original, Dungeon oder auch Kerker-Style, sehr reduziert. SBMC, neue 12er auf dem Tempa-Label. Oh my gosh, der Titel, den wir hier in den letzten Sekunden hören. Und dann gehen wir rüber zu LD. We'll be right back.

4, starker Track vom Belgier Netsky, Tomorrow's Another Day. Einer von vier Titeln auf der Flavors EP, die auf dem ruhmreichen Players Label vom Drum & Bass Methusalem DJ Hype präsentiert wird. Netsky aus Belgien, Tomorrow Another Day. I'm Wir sind hier bei 1Live4. Der Brite Danny Wheeler, von dem ich hier gerade Musik spiele, ist augenscheinlich so einer dieser Typen, die immer das machen, was eben gerade mal gemacht werden muss. Er ist DJ, er ist Produzent und wenn mal gerade nichts zu tun ist, dann ist er kurzzeitig auch Labelmanager, unter anderem vom Infrared-Label, das den Drum-and-Bass-Producer J-Magic eigentlich gehört. Entsprechend geht es auf Universal Language, dem Album von Danny Wheeler, auch in Sachen chilligem Drum and Bass ganz gut zur Sache. Es gibt aber auch straighter House-Tunes wie den hier im Hintergrund, Keep Your Head Up. Fast auf allen Titeln vertreten ist ein Pianist namens Kaidi Tethem. Einige werden den vielleicht noch irgendwo in Erinnerung haben, vor geschätzt 10 Jahren nämlich, zur Hochphase von For Hero und der sogenannten Fusion-Musik als Hausmusik in allen nur erdenklichen gebrochenen Rhythmen gespielt wurde. Da war dieser Kaidi Tethem auf fast jedem zweiten Album oder jeder 12er zugegen. Ein fantastischer Pianist, der auch diesem Album mit jazzigen Akkorden, tiefen Hammond-Sounds seinen Stempel aufdrückt. Danny Wheeler, Universal Language. Diesen Mann habe ich hier schon gespielt zuletzt, der junge Brite Mickey Moonlight mit einem Album, das fetzenhaft daherkommt, das mit Folksongs, Psychedelia, aber auch sehr Dancefloor-tauglichen Tracks aufwartet. Mickey Moonlight and the Time Axis Manipulation Corporation, so heißt das Album, auf Ed Banger erschienen. Sorry, dass ich hier über den Gesang gequatscht habe, jetzt ist es passiert. Mist! Oh. 1 Live 4. Ich bin hier an einem Punkt innerhalb dieser Sendung angekommen, in dem ich gerne in einer Linie so zwei, drei Sachen mal spielen würde, die meiner persönlichen Aufmerksamkeit innerhalb der letzten Wochen, als sie denn aktuell erschienen, meiner aktuellen Aufmerksamkeit sich entzogen haben. So könnte oder müsste der Satz zu Ende geführt werden. Vielleicht stehe ich damit ja nicht ganz alleine. Sehr stark aufgefallen ist mir zum Beispiel das gerade gehörte Geschwisterduo Colette und Hannah Thurlow aus England. Die beiden nennen sich 254 und haben bereits im November eine EP mit insgesamt 4 Titeln veröffentlicht. Die heißt Scarlet und besticht aus meiner Sicht durch großartige Kontraste. Einmal ein sehr räumlicher, mit Hall-Akzenten versehener Sound, Shoegazing könnte man fast schon sagen, dann aber sehr präzise und knallhart nach vorne gemischte Drums und markige Basslines, die dem Ganzen so einen richtigen Wumms noch geben. Ich habe aus der EP Scarlet betitelt den Titeltrack gespielt und komme jetzt mal zu einer dreiköpfigen Band aus den USA um die Brooklyn-Sängerin Elizabeth Harper. Diese Gruppe heißt Class Actress. Elizabeth Harper ist die Sängerin. Discoid, chanteusenhaft bewegt sie sich durch die Tracks. Es gab bereits im letzten Jahr eine EP, die Chris Taylor von Grizzly Bear auf seinem Terrible Records betitelten Label veröffentlicht hat. Diese EP ist an mir vorbeigegangen. Rapproché ist das Album von Class Actress, das vor einigen Wochen erschien. Rapproché, für diejenigen unter euch, die des Französischen im Gegensatz zu mir mächtig sind. Ich muss mir solche Dinge ja immer hart erarbeiten. Es heißt meines Wissens so viel wie jemandem nahe kommen, was hier nicht als Eskalation oder Gewaltandrohung gemeint ist, wenngleich die ersten Takte so hören, als würden da kräftige Ohrfeigen verteilt. Nein, nein, es geht schon so um eher amoröse Geschichten. Class Actress, Rapproché, das Album. Wir sind hier bei 1Live 4 bereits Anfang September dieses Jahres, als ich persönlich ferienbedingt durch Abwesenheit glänzte, erschien das Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, von dem Kanadier Graham Van Pelt, der sich als Künstler, Achtung, Miracle Fortress nennt und eben im September bereits Was I the Wave veröffentlicht hat. Ein überragendes, hochemotionales Synthie-Pop-Album, in dessen Tracks, sagen wir mal, die pure Freude und die leichte, verhaltene Melancholie oft wirklich nur einen ganzen schmalen Taktschlag auseinanderliegen können und trotzdem am Ende des Tages, sprich Liedes, zu wirklich großartigen Songs gebündelt werden. Miracle Fortress, Was I the Wave, aus diesem Album von Graham Van Pelt habe ich gerade einen Song gespielt. Und möchte weitermachen mit einem Mann aus Dänemark, der für mich der Künstler schlechthin dieses unseres nördlichen Nachbarlandes derzeit ist, ein Wizard an den Keyboards und an den Rechnern, Rangleklotz sein Name. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine hochkarätige Veranstaltung hinweisen, sogar sehr gerne hinweisen, die jetzt am Mittwoch, das ist der 14. Dezember, im Kölner Club Stadtgarten stattfindet. Dort nämlich wird sich am Mittwochabend das dänische Spot-Festival präsentieren, gewissermaßen. Dieses Festival findet einmal jährlich im dänischen Aarhus statt. Ich bin mittlerweile 4 oder 5 Mal da gewesen und kann jeweils immer nur das Beste über das Festival und über die wirklich rührenden Macher sagen, die allesamt auch nach Köln kommen werden, vor Ort sein werden und die sich bemüht haben, auch einige Dänen einzuladen aus dem Sektor, die vielleicht der ein oder andere auch mal treffen möchte. Mir ist zum Beispiel verbindlich zugetragen worden, dass der Düsseldorfer Fußballprofi Ken Ilse an jenem Abend auch zugegen sein wird. Aber bitte nicht kidnappen den Guten. Die Düsseldorfer brauchen den, nämlich nach allem, was ich weiß, noch. So, Rangleklotz wird dabei sein. Natürlich alle aus Dänemark, die Künstler. Tree Fight for Sunlight und die großartige junge Band Winnie Hu. Diese drei also am 14.12. im Stadtgarten, wo sich das Spot-Festival präsentiert. Hier ist Rangleklotz. We'll be right back. 1 Live. 4. Ich möchte ganz kurz nochmal da anknüpfen, wo ich eben aufgehört habe, sprich Spot on Denmark, so nennt sich die Veranstaltung. Am Mittwoch im Stadtgarten, im Kölner Club Stadtgarten. Rangle Klotz, von dem es noch kein Album gibt, wohl aber einige Tracks, die mir glücklicherweise zugespielt worden sind. Allesamt Tracks, die sich zwischen artifizieller Verschrobenheit und monströsen Ravebrettern hin und her bewegen und das auf wirklich famose Art und Weise. Erlaubt bitte, dass ich einen weiteren Titel von Rangle Klotz hier ins Spiel bringe. Zunächst. Justin. 1 Live 4. Ein aus meiner Sicht etwas merkwürdiger Titel, an dessen Ende Saxophone schreien, die aber nicht als schreiende Saxophone empfunden werden. Genauso wie die Drumbeats nicht wirklich durch den Nebel gewissermaßen nach vorne kommen und trotzdem irgendwie zu spüren sind. Ein Meister gewissermaßen der Illusion, wenn man so will, Kindness, Da, so heißt der Künstler, hinter dem sich der Brite Adam Bainbridge verbirgt. Ich habe vor einigen Wochen schon einmal einen Titel von Kindness gespielt, der mir auch sehr exotisch vorkam. Dieser hier trägt den Titel S.E.O.D. Im nächsten Jahr, so habe ich gelesen, soll es ein Album von Kindness geben. Diesem Engländer, der, wie ich gelesen habe, ständig zwischen London und Berlin pendelt und wohl in beiden Städten anteilig dann auch lebt. Auch diesen Track möchte ich noch hinterher schieben von den mir bis hierhin nicht bekannten Principles of Geometry. Burn the Land ist ein Track, den der Franzose Joachim remixt hat. Wir hören die Remix-Version. Jener Joachim, also dessen Album in diesem Jahr ich persönlich mit vielen Hoffnungen versehen hatte, aber am Ende habe ich es hier, glaube ich, nur ein einziges Mal gespielt und war unter dem Strich etwas enttäuscht davon. Dieser Remix hier gefällt mir allerdings recht gut. Burn the Land, Joachim Remix, die Principles of Geometry. We'll be right back. There She Goes, beziehungsweise eher der Track von den Principles of Geometry, Burn the Land im Joachim Remix. Kurz vor Weihnachten, sprich Anfang Dezember, ist das neue Album des amerikanischen Duos The Black Keys herausgekommen, aus dem ich gleich Musik spielen möchte. Und dieses Album soll gleichzeitig ein bisschen Inspiration sein, hier jetzt mal die Seiten zu wechseln, wobei ich eine Latte von Tracks spielen möchte, die natürlich nicht allesamt den Black Keys aus dem Gesicht geschnitten sind. Ich würde zum Beispiel gerne mal beginnen, einfach mit einer Band aus Brooklyn, den Crystal Stills, die einen sehr fussyhaften Psychedelic Punk im Grunde spielen. Eigentlich ja ein Gegensatzpaar Punk und Psychedelik, aber es gab insbesondere in den 80er Jahren schon mal eine Gruppe, die diesen Gegensatz in der Lage war aufzuheben, die guten alten Spaceman 3, nämlich bei denen sich die psychedelischen Effekte zu einer punkartigen Energie verdichteten. Ein punkiges Geschrammel war das, das aber in den besten Fällen auch gar nicht aufhören wollte. Die Crystal Stills, im April erschien ihr Album In Love with Oblivion und das begann so. We'll be right back. 1024. Dieser Psychedelic Boogie kommt von der amerikanischen Band Wooden Ships. Diese Gruppe hat in der Schreibweise vor dem I noch ein J. Und im August erschien ihr wirklich großartiges Album West auf dem amerikanischen Kultlabel Thrill Jockey Records. Die nächste Band, die hier anrückt, wurde einige Jahre lang von der britischen Presse als Punk Floyd bezeichnet. In Wahrheit hieß sie aber 6x7. Entschuldigung, falscher Regler, aber jetzt sag ich's dann. Die Chills gerade gehört, davor das Moon Duo und hier jetzt endlich die Black Keys. Heißt auch das Dach über Kopf. Kopf, wenn ein Obdachloser hier schlafen geht. Mann schlafen hier in jedem Saal. Sechs Säle hat Big Ass. Die Hitze kocht den Schweißgestank auf und vom oberen Bett tropft es nass. Ein alter Mann liegt auf der untersten Treppe im eigenen Urin. Seine Geschwüre auf dem Rücken sind blutig gekratzt und wer noch kann, schämt sich für ihn. Ein Plakat sagt, sieh dir deinen Nachbarn an, ob man ihm nicht helfen kann. Doch im Pegas ist jedermann ein Blinder, der Blinden nie helfen kann. Oh. Pegas, das ist die Todeskarte, wenn die der Wahrsager legt. Pegas heißt auch das Dach überm Kopf, wenn ein Obdachloser hier schlafen geht. Hier, sie sterben ab. Wer stark ist, bricht irgendwo ein. Wachen besorgt der Alkohol. Man wird zu stumm, um noch zu schreien. Doch jedes Land auf dieser Erde, und ist es dort auch noch so schön, muss sich verdammt daran messen lassen, wo seine ärmsten Menschen stehen. Wo sie stehen. Oh. Pegas, das ist die Todeskarte, wenn die der Wahrsager legt. Pegas heißt auch das Dach überm Kopf, wenn ein Obdachloser schlafen geht. 1 Live 4, soweit mal einige Tracks in einer Linie. Einige dürften bekannt gewesen sein. In einem Fall habe ich bei einem kleinen Piece auf die neuseeländische Band The Chills zurückgegriffen. Das Moon-Duo hatten wir gehört und ich glaube, alle anderen Artists hatte ich soweit genannt. Gerade verklungen ist Sonny Hennig mit einem, wie sagte man früher immer, gesellschaftskritischen deutschsprachigen Song, der in diesem Fall das Obdachlosenasyl Pick Ass behandelt, 40 Jahre auf dem Buckel hat. Bei einzelnen Zeilen mag man das hören, aber insgesamt würde ich sagen, relativ unbeschadet durch die Jahrzehnte gekommen. Sonny Hennig mit seinem Soloprojekt Tränengas. An sich war er Sänger der Deutschrockband Ihre Kinder. So viel mal dazu. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Wir haben noch gut 6 Minuten. 2 Tracks kann ich zumindest spielen, / anspielen. Aber ich denke, es macht Sinn, sich bei dieser Gelegenheit bei dir, bei euch zu bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute zu wünschen für die anstehende Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am kommenden Sonntag hier wieder hören könnten, dann zum 4. Advent. Ich habe hier noch einen Titel einer Brooklyn-Band, My Best Fiend, der mir ausgesprochen gut gefällt, auch so leicht psychedelisch verbrämt. So taktweise kamen mir die alten Birds als Assoziation mal in den Kopf. Diese Band aus Brooklyn, My Best Fiend, wird im nächsten Jahr 2012 umfangreicheres Material auf dem britischen Warp-Label veröffentlichen. Und sollten wir noch ein paar Sekunden Zeit haben nach dem Titel von My Best Fiend, dann würde ich die Buffalo Killers gerne ins Spiel bringen, die mit ihrem letzten Album noch von Dan Auerbach produziert worden sind, von den Black Keys. Aus dem neuen Album der Buffalo Killers, das schlicht und ergreifend Three heißt, dann möglicherweise noch ein paar Takte. Alles Liebe, alles Gute, ciao.